1. Danach wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit dort vom Teufel versucht werden konnte. 2. Nachdem Wiesigtage und Wiesignacti gefastet hat, verspürt schließlich großen Hunger. 3. Der Versucher traten in Herren und forderte ihn auf, wenn du Gott Sohn bist, befiehl, dass die Stein zu brot werden vor. Jesus erwidert jedoch, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. 5. Daraufhin nahm der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. 6. Er sagt zu ihm, wenn du Gott Sohn bist, stirs dich hinab, denn es steht geschrieben, erwird seinen Engel deinet wegen Befehl geben, und sie werden dich auf Handen tragen, damit du deinen Fass nicht an einen Stein stoßt. 7. Jesus entgegnet ihm, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. 8. Ernüt nahm der Teufel in mit auf einen sehohen Berg und sagte ihm von dort aus Alkonigreich der Welt soe deren Pracht. 9. Und versprach ihm, all dies word ichdir geben, wenn du niederfallst und mich anbetest. 10. Daraufhin befahl Jesus ihm, geh weg, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. 11. Danach verließ der Teufel ihn, und sogleich kamen Engel und dienten ihm. 12. Als Jesus jedoch hort, dass Johannes der Taufer verhaftet worden war, sorge sich nach Galilä zurück. 13. Verließ Nazareth und ließ sich in Kapharnaum nieder, eine Stadt am See Genezareth, die im Gebiet von Zebulun und Naphtali liegt. 14. Dies Gesche, damit sich erfüllt, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden war. 15. Das Land Zebulun und das Land Naphtali, am Weg zum Meer, jenseits des Jordan, Galilä der Heiden. 16. Das Volk, das in der Finsternis lebte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land des Todschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. 17. Von diesem Zeitpunkten begann Jesus zu predigen und zu verkünden, kehrt am, denn das Himmelreich ist nahe. 18. Als Jesus am See Genezareth entlanging, so zwei Brüder, Simon, der auch Petrus genannt wird, und seinen Bruder Andreas, ihr Fischernetz ins Wasser warfen, die Fischer waren. 19. Sagt zu ihnen, folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschen fischen machen. 20. Sofort ließen ihr Netze liegen und folgten ihm. 21. Als von dort weiterging, so zwei weitere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedors, und seinen Bruder Johannes, die zusammen mit ihrem Vater Zebedors in einem Boot ihr Netze reparierten, und rief sie. 22. One Zogen verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. 23. Jesus zog durch ganz Galilä, lehrt in den Synagogen, verkündigt die gute Nachricht vom Reich Gottes und heilte jedart von Krankheit und Gebrechen unter dem Volk. 24. Sein Ruf verbreitet sich daraufhin in ganz Syrien, so dass die Menschen erleidenden zu ihm brachten, Personen mit verschiedenen in Krankheiten und Schmerzen, besessen, mansuchtig und gelahmt, und heilte sie all. 25. Daraufhin folgten im groß Menschenmengen aus Galilä, der Decapolis, Jerusalem, Juda und dem Gebiet jenseits des Jordan.